ein Aufbaulied. Keiner plagt sich gerne, doch wir wissen, grau ist's immer, wenn ein Morgen naht. Und trotz Hunger, Kälte und Kümmernissen sind zum Handanlegen wir parat. Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern und heraus gegen uns, wer sich traut. Jeder sitzt mal gerne unterm Dache, drum ist Aufbauen gar kein schlechter Rat. Aber es muss sein in eigener Sache, und so bauen wir erst einen neuen Staat. Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern und heraus gegen uns, wer sich traut. Und das Schieberpack, das uns verblieben, das nach Freiheit jammert früh und spät. Und die Herren, die die Schieber schieben, schieben wir per Schub aus unserem Staat. Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut. Müssen wir uns selber kümmern und heraus gegen uns, wer sich traut. Denn das Haus ist hin, doch nicht die Wanzen, Junker, Unternehmer, Potentat. Schaufeln her, nun schaufeln wir den ganzen Klumpertscheiter jetzt aus unserem Staat. Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern und heraus gegen uns, wer sich traut. Besser als gerührt sein ist sich rühren, denn kein Führer führt aus dem Salat. Selber werden wir uns endlich führen, weg der Alte, her der neue Staat. Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern und heraus gegen uns.